Live. DJ Session mit Topic. Hey, hey, Sektor, was geht da draußen? Ihr hört 1 Live und das mit der 1 Live DJ Session. In der letzten Stunde habt ihr das Set gehört von dem schwedischen DJ Seinfeld. Und hier geht es jetzt weiter mit Topic aus unserem 1 Live DJ Session Residence Team. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit einer Stunde Topic in the Mix hier in der 1 Live DJ Session. About you, girl. Tell me how to love you. Tell me all these beautiful lies. Tell me that I need you. Tell me all these lies about you, girl. Tell me how to love you. Tell me all these beautiful lies. Like I didn't know enough for you. He said, let me show him all the fun. Let me show him all the ones. And no other girl knows even like I do. Live DJ Session mit Topic. Ist 1 Live und ihr hört die dritte Stunde der 1 Live DJ Session heute mit einem Set von unserem Resident DJ Topic. Der ist einer der gefragtesten deutschen Acts in der internationalen Dance-Szene und aktuell auch für die 1 Live Krone nominiert. Im Mix hört ihr später noch seinen aktuellen Club-Track Bad Boy. Viel Spaß wünsche ich euch mit seinem Mix. Easy chasing all you need, figure down. 1 Live. DJ Session mit Topic. Chasing after you, after why'd you dance, why'd you move, why'd you cool, yeah. Chasing after you. Love to watch you dance, watch you move, watch you groove. Yeah. See it coming back to us. The way we dance and the way we make love. I can't stop chasing, chasing after you. Love to watch you dance, watch you move, watch you groove. Yeah. Wir sind in der dritten Stunde der 1Live DJ Session heute mit einem Mix von Topic aus unserem Resident Team. Das gerade war Resnick von der Keine Musik Crew mit seiner Nummer Cloudy Eyes. 1 Live. DJ Session mit Topic. Ihr hört die 1Live DJ Session mit unserem Resident DJ Topic. Für das Ende des Jahres hat er sich etwas ganz Besonderes im Sektor einfallen lassen. Gemeinsam mit den Bergischen Symphonikern spielt er am 31.12. einen Gig in der Philharmonie in Essen. Jetzt aber nochmal erstmal viel Spaß mit seinem Mix. 1 Live DJ Session mit Topic. Burn that body. Bad boy sound. Wir sind in der dritten Stunde der 1Live DJ Session heute mit einem Mix von Topic aus unserem Resident Team. Das gerade war seine aktuelle Nummer Bad Boy. Cause she already have the sun, and if I don't come quick, I can't forget it. So I draw from a jinxing and I take one sip. Should I see me just a gallop like a horse, I get whipped. Come quick. DJ Session mit Topic. I'm ready for the bass hit low. I'm ready for the bass hit low. Und das war die 1Live-DJ-Session für diese Woche mit mir, Mogwai, dem Set von DJ Seinfeld und gerade läuft noch ein Mix von Topic aus unserem Resident-Team. Wenn ihr euch die Sets nochmal in Ruhe anhören wollt, könnt ihr das ganz einfach in unserer 1Live-App machen. Da findet ihr wie immer alle Episoden der DJ-Session jederzeit zum Nachhören. Where you're headed, I'm on the wrong Mr. Rager.

the Uzi. It's a savage, ruthless. We got 30s and 100 rounds too. Bad and bougie. Cooking up dope with the Uzi.